Mal. Und ich kann nur mein Erlebnis schildern, das war sehr, sehr herrlich. es einmal genommen, die Nase. Ein einziges Mal. Und ich kann nur mein Erlebnis schildern. Das war sehr, sehr herrlich. Ich will dir nur zeigen, dass die Narben mir egal sind.